Die Petition, in der die geplante Nutzung der Küritz-Ruppiner Heide durch die Bundeswehr beanstandet wird, ist der Bundesregierung zur Erwägung überwiesen worden. Der Beschluss im Petitionsausschuss wurde mit den Stimmen von CDU, SPD und FDP gefasst. Grüne und Linke im Bundestag hätten gerne die höchste Priorität gehabt, die die Regierung auffordert, das Votum des Ausschusses zu berücksichtigen. Dennoch haben die Gegner des Luftbodenschießplatzes in Brandenburg einen weiteren kleinen Sieg errungen. Die Bundeswehr will über dem sogenannten Bombodrom Tiefflüge und Bombenabwürfe üben. Die Menschen in der Region lehnen das ab. Die Zahl der Gegner gegen das Vorhaben ist groß. CDU und SPD aus Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, Unternehmerverbände, Gemeinden und natürlich verschiedene Bürgerinitiativen. Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzek, SPD, zeigte sich erfreut über das Votum. Er erwartet eine Entscheidung noch vor der Sommerpause. Der Wirtschaftsminister von Brandenburg, Ulrich Junghans, CDU, fordert den Verzicht auf die militärische Nutzung der Heide. Er appellierte an das Verteidigungsministerium, auf Rechtsmittel gegen eine Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg zu verzichten, um Planungssicherheit für die Region zu bekommen. Das Gericht hatte im März der Bundeswehr eine militärische Nutzung untersagt. Der Druck wächst und der Wahlkampf naht. Verschiedene Zeitungen spekulieren schon, wann der Verteidigungsminister die Aufgabe der Bundeswehrpläne verkündet. Als nächstes könnte der Bundestag im Plenum noch über das Bombodrom abstimmen und seine alte Befürwortung zurücknehmen. Die Gegner hoffen dafür auf die letzte Sitzungswoche bis zum 3. Juli.